Sigmar Gabriel unterstützt die Forderung von Bundesaußenminister Steinmeier nach einer Flugverbotszone in Syrien, denn wenn der Verdacht entsteht, dass Waffenstillstände, Zivilisten, sogar Hilfskonvois aus der Luft angegriffen werden, dann ist die Forderung danach, das zu unterbinden, absolut richtig. Allerdings könnten das nur zwei Nationen durchsetzen, die USA und Russland, so Gabriel in Moskau. Was übrigens auch nochmal zeigt, dass egal wie weit man voneinander entfernt ist in den politischen Positionen, wir werden nicht ohne Russland diese Konflikte lösen können, so viele Rückschläge es auch gibt. Und deshalb müsse man reden. Mehr als 2 Stunden hatte der Vizekanzler gestern Abend mit Russlands Präsident Putin gesprochen, die Hälfte der Zeit über Wirtschaftsthemen, die andere über Internationales, so Gabriel. Die Bundesregierung gehe mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die syrische Armee an dem Angriff auf den Hilfskonvoi in Syrien Anfang der Woche beteiligt gewesen sei. Das habe er Putin gesagt. Und natürlich führt das dazu, dass Russland mit in die Kritik gerät und wir auch Russland auffordern, dafür Sorge zu tragen, dass sich solche Dinge nicht wiederholen können und dass es mit daran arbeitet, das aufzuklären. Gabriel und Putin sprachen auch über den Konflikt in der Ostukraine und die gegen Russland verhängten Sanktionen. Der Vizekanzler bekräftigte in Moskau erneut, er sei dagegen, die Sanktionen erst aufzuheben, nachdem das Minsker Abkommen komplett umgesetzt sei. Man solle die Strafmaßnahmen vielmehr schrittweise abbauen, sobald nachvollziehbare Fortschritte da seien. Gabriel stellte aber klar, das ist insofern Spekulation, weil es diese nachvollziehbaren Schritte eben bislang nur in sehr geringem Umfang gibt. Dass gestern zwischen der Regierung der Ukraine und den Separatisten in der Ostukraine vereinbarte Entflechtungsabkommen sei ein erster Schritt. Es sieht vor, dass die Konfliktparteien innerhalb von 30 Tagen Truppen und Waffen aus einer Pufferzone entlang der Konfliktlinie abziehen. Gabriel traf in Moskau auch Vertreter der deutschen Wirtschaft sowie Mitglieder der russischen Regierung. Russland will weniger Waren importieren und stattdessen vermehrt ausländische Produzenten im Land ansiedeln. Deutsche Unternehmer sind dazu bereit, fordern aber klarere Regeln und weniger bürokratische Hürden. Die russische Seite habe in dieser Sache Verständnis gezeigt, so Gabriel. Unter anderem aus den Reihen der CDU war Gabriel scharf für seinen Moskau-Besuch kritisiert worden. Am Ende rechtfertigte er sich noch einmal. Er führe einen doppelten Dialog, sorge für Entspannung, äußere aber gleichzeitig Kritik. Wir können hier nicht herfahren und in solchen Zeiten nur in Anführungsstrichen über Wirtschaft reden. Aber wir müssen auch über Wirtschaft reden. Im Übrigen, so Gabriel, sei es nichts Verwerfliches, wirtschaftliche Interessen zu vertreten.